Dann antwortete Eliphas von Teman, wird wohl ein Weiser windige Ansicht als Antwort vortragen und sein Inneres mit Ostwind füllen, mit Rede strafend, die nichts taugt, und mit Worten, durch die er nichts fördert? Dazu zerstörst du die Gottesfurcht und tust die Andacht ab, die Gott gebührt. Denn deine Schuld macht deinen Mund gelehrig, und du erwählst die Sprache Verschmitzter. Dein Mund verurteilt dich, nicht ich, und deine Lippen zeugen wider dich. Bist du als der Erste der Menschen geboren und noch vor den Hügeln hervorgebracht? Hast du im Rate Gottes zugehört und die Weisheit an dich gerissen? Was weißt du, dass wir nicht wüssten, was verstehst du, dass uns nicht auch bewusst wäre? Auch unter uns sind Greise, sind Ergraute, reicher als dein Vater an Lebenstagen. Sind dir Gottes Tröstungen zu gering und ein Wort, das sanft mit dir verfuhr? Was reißt dein Unmut dich fort und was rollen deine Augen, dass du gegen Gott dein Schnauben kehrst und deinem Munde solche Worte entfahren lässest? Was ist der Mensch, dass er rein sein könnte und das gerecht das Stände der Weibgeborene? Selbst seinen Heiligen traut er nicht und der Himmel ist nicht rein in seinen Augen, geschweige der Abscheuliche, Verderbte, der Mensch, der Unrecht wie Wasser trinkt. Ich will dich unterweisen, höre mir zu, und was ich geschaut, das will ich erzählen, was die Weisen berichten unverhohlen von ihren Vätern her. Ihnen war noch das Land allein gegeben, und noch kein Fremdling unter ihnen umhergezogen. Sein Leben lang ängstigt sich der Frevler und alle die Jahre hindurch, die dem Wüterich aufgespart sind. Schreckenslaute tönen in seinen Ohren, mitten im Frieden überfällt ihn der Verwüster. Er gibt die Hoffnung auf, dem Dunkel zu entrinnen, für das Schwert ist er ausersehen. Er schweift nach Brot umher, wo ist zu finden? Er weiß, dass ihm bereitgestellt der Unglückstag. Ihn schrecken Not und Angst, sie packt ihn wie ein König, der zum Sturm bereit, weil er seine Hand gegen Gott ausgereckt und dem Allmächtigen Trotz geboten hat. Er stürmte gegen ihn an mit dem Halse, mit den dichten Buckeln seiner Schilde, weil er sein Gesicht mit Schmer bedeckte und Fett ansetzte an der Lende, sich ansiedelte in verfemten Städten, in Häusern, die niemand bewohnen sollte, die zu Steinhaufen bestimmt waren. Er wird nicht reich, noch hat seine Habe Bestand, und seine Ehre neigt sich nicht zur Erde. Er entgeht nicht der Umfinsterung, seine Schößlinge dörrt die Flamme aus, und durch seinen Zornhauch vergeht er. Er vertraue nicht auf Trug, er irrt sich, denn Trug wird sein Eintausch sein. Ehe noch sein Tag kommt, erfüllt es sich, und sein Palmenzweig grünt nicht mehr. Wie der Weinstock stößt er seine Herlinge ab, wirft, wie der Ölbaum, seine Blüte hin. Denn des ruchlosen Rotte ist unfruchtbar, und Feuer verzehrt die Zelte der Bestechung. Mit Mühsal schwanger gebaren sie Unheil, und ihr Schoß bereitet Trug.